Kundgabe 3953. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.1.1947. Lichtträger auf Erden, Organe der geistigen Lichtwesen. Deren Tätigkeit. Es weilen die Lichtwesen stets in Erdennähe, in Erwartung, dass sich eine Seele öffnet für den Lichtstrahl aus der Höhe. Doch selten nur wenden die Menschen ihre Gedanken dem geistigen Reich zu. Und darum können auch nur wenige gedanklich beeinflusst werden, wie es ihren Seelen dienlich ist. Der Wille der Menschen ist weit mehr der irdischen Welt zugewandt, und diese übertönet die Stimme aus der geistigen Welt. Und darum müssen auch auf Erden Stimmen ertönen, inmitten des weltlichen Trubels müssen Stimmen laut werden, die das Gleiche künden, was die Lichtwesen den Menschen vermitteln möchten. Es müssen Menschen wiedergeben den Mitmenschen, was sie aus dem Lichtreich empfangen haben, und also sind sie gleichsam die Organe, durch die sich die Lichtwesen kundgeben, durch die sie sich Gehör verschaffen für die geistigen Gaben, für ihre gedankliche Ausstrahlung, die durch jene alle Menschen berühren sollen, die ihre Herzen öffnen, dem geistigen Zustrom. Unentwegt sind die Lichtwesen tätig, weil ihre Mithilfe dringend erforderlich ist, in der letzten Zeit vor dem Ende. Und so suchen sie das Denken der Menschen hinzulenken auf geistiges Gebiet. Sie suchen sie einzuführen in die Wahrheit, indem sie die Unwissenden den Wissenden zuführen oder sie veranlassen zu geistigen Gesprächen, um nun gedanklich auf die Lehrenden und Zuhörenden einzuwirken, um dann selbst ihren Einfluss auszuüben auf alle, deren Gedanken bei den aufgeworfenen Fragen verharren. Dann kann ihnen die rechte Antwort zugehen. Sie kann ihnen von Seiten der Lichtwesen vermittelt werden. Dann können die Lichtwesen wirken ihrer Aufgabe gemäß. Sie können ihre Liebe zu den Menschen zum Ausdruck bringen durch Vermittlung der reinen Wahrheit. Sie können tätig sein und unausgesetzt austeilen, was sie selbst empfangen von Gott. Geistiges Wissen, das der Wahrheit entspricht. Jede geistige Unterhaltung auf Erden ist Wirken dieser Lichtwesen, die emsig bemüht sind, die Erdenkinder zu rechtem Denken zu leiten. Und dies also durch gedankliche Übermittlung zu erreichen suchen, wenn die Menschen keinen Widerstand leisten durch allzu weltliche Einstellung, durch weltliches Verlangen oder bewusste Abwehr geistiger Gedanken. So wie nun auf Erden Lichtträger arbeiten für das Reich Gottes, können die geistigen Lichtwesen erfolgreicher wirken, indem auch die Lichtträger von ihnen so beeinflusst werden, dass sie die rechten Gedanken den Mitmenschen gegenüber zum Ausdruck bringen und durch Belehrung anregend auf sie einwirken. Und so wird ununterbrochen geistige Arbeit geleistet, auf Erden wie im geistigen Reich, um die Not der Menschen zu verringern, um sie gedanklich auf den rechten Weg zu leiten, denn es ist in der letzten Zeit vor dem Ende dringend notwendig geworden, dass die Menschen belehrt werden aus der Höhe, dass ihnen ein Licht angezündet werde, dass ihnen die Wahrheit gebracht werde, auf dass ihre Seelen das Reich Gottes suchen und auch finden können. Denn die Zeit geht ihrem Ende entgegen, und die geistige Not auf Erden ist so groß, dass alles lichtvolle Geistige zur Hilfe bereit ist auf Erden wie im geistigen Reich. Amen.